Reichtum sei feste und Rache Verlust. Ein Wachstum sei feste und Rache Verlust. Ein Wachstum sei feste. Ein Wachstum sei feste und Rache Verlust. Und Rache Verlust. Ein Wachstum sei feste. Ein sei feste und Rache Verlust. Ein Wachstum sei feste und Rache Verlust. Ein Wachstum sei feste. Ein Wachstum sei feste.